Meister Sambach. Ein Mann in Wien beschloss, sich einen Anzug schneidern zu lassen. Das war zwar teurer als ein Anzug von der Stange, aber er hatte noch nie einen richtig guten Anzug besessen. Also ging er zum besten Schneider der Stadt, dem allseits bekannten Meister Sambach. Dieser galt als einer der besten seines Fachs im ganzen Land. Meister Sambach ließ den Kunden einen Stoff auswählen. Dann nahm er die Maße des Kunden und sagte ihm, er solle ein paar Tage später zu einer kurzen Anprobe wiederkommen. Was der Mann auch tat. Wieder einige Tage später nach der Anprobe war der Anzug fertig und der Mann ging zum Meister, um ihn abzuholen. Als der Herr in seinem neuen Anzug vor dem großen Spiegel in der Schneiderei des Meisters stand, fiel ihm auf, dass der Stoff auf dem Rücken einige Falten warf. Vorsichtig sagte er, »Meister Sambach, ich möchte mich wirklich nicht beschweren, aber da sind Falten auf meinem Rücken.« Der Meister schüttelte entrüstet den Kopf und sagte, »Das liegt sicher nicht am Anzug, sondern an der Art, wie Sie stehen. Sehen Sie, wenn Sie Ihre Schultern etwas mehr nach vorne nehmen und sich ordentlich hinstellen, dann verschwinden auch sofort die Falten.« »Schon«, sagte der Herr, »aber nun sind die Ärmel etwas zu kurz.« Der Meister schüttelte wieder den Kopf. »Das ist nicht der Anzug, sondern Ihre Haltung. Wenn Sie die Arme etwas mehr so halten, dann sitzen auch die Ärmel perfekt.« »Aber nun fällt der Stoff an den Knöpfen so eigenartig«, sagte der Kunde, und wieder korrigierte der Meister die Position des Herrn ein wenig. Nach 4 oder 5 weiteren Korrekturen an der Körperhaltung saß der Anzug überall perfekt. Der arme Herr konnte zwar kaum noch atmen, so verkrampft und krumm stand er da, aber der Anzug war einfach großartig. Während der stolze Anzugträger auf seinen Bus wartete, sprach ihn eine Frau an und sagte, »Was für ein wunderschöner Anzug! Ich wette, Meister Sambach hat diesen Anzug geschneidert.« Der Herr im Anzug flüsterte, denn er konnte in dieser Haltung nur schwer atmen, »Woran haben Sie das gesehen?« Und die Frau antwortete, »Nur jemand, der so talentiert ist wie Meister Sambach, kann etwas so Wundervolles schneidern für jemanden, dessen Körperhaltung so verkrüppelt ist wie die ihre.«